Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Ankündigung hier im Miausgenau-Podcast. Nicht wundern, falls ich mich ein bisschen nasal anhöre. Ich kämpfe gerade ein bisschen mit Allergien. Ja, auch im Winter hat es so manch ein Nerd schwer durch Heizungsluft, die Staub aufwirbelt. Aber keine Sorge, es soll hier nicht um meine Allergiekrankenakte gehen. Falls ihr die letzten Newsfolgen im vergangenen Jahr verfolgt habt, wisst ihr, ich durfte an einem offiziellen Pokémon-Produkt mitwirken. Gemeinsam mit Polyband, also den Leuten, die die deutschen Pokémon-DVDs und Blu-rays auf den Markt bringen. Im Konkreten geht es um das Produkt Pokémon, die kompletten Filme. Eine große und limitierte Komplettbox. Wirklich alle 23 Pokémon-Kinofilme gesammelt in einer hochwertigen Box, inklusive umfangreichem Booklet und anderen Beigaben in der Box. Und weil ich beim Konzept dieser Box, den Texten des Booklets und dem Design mithelfen durfte und das immer noch nicht so ganz glauben kann, ich meine, es ist ein offizielles Pokémon-Produkt, hat Polyband mir für euch mehrere Exemplare zum Verlosen zugeschickt. Und nun ist es soweit, das hier ist der offizielle Startpunkt, das Startsignal für eben genau dieses Gewinnspiel. Im Konkreten stehen jetzt für dieses Gewinnspiel insgesamt 5 Boxen auf dem Tisch. 3-mal diese Box als Blu-ray-Version und 2-mal in der DVD-Fassung. Um an diesem Gewinnspiel mitzumachen, habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Diese Box, die ist ja gewissermaßen eine Kooperation zwischen dem Miausgenau-Podcast und Polyband. Und deswegen dachte ich mir, wäre es ganz cool, mal einen Quiz zu machen, was sich einfach ganz direkt auf den Miauzgenau-Podcast selbst bezieht. Das Ganze ist ja immer noch auch sowohl für mich als auch, wenn ich mal so für das Projekt des Podcasts sprechen kann, so ein bisschen mit diesem Gefühl verbunden, wie absurd ist das denn? Der Podcast hat es wirklich in ein offizielles Pokémon-Produkt geschafft. An einer Stelle findet sich in dieser Box das Logo des Miauzgenau-Podcasts. Aber deswegen dachte ich mir zur Feier des Tages, ein kleines Miauzgenau-Podcast-Quiz. Keine Sorge, so schwer sind die Fragen nicht. Die Fragen sollten eigentlich für die geneigten Miauzgenau-Hörer ganz moderat beantwortbar sein. Die richtige Lösung auf diese Fragen schickt ihr mir dann per Mail an info@miauzgenau.de. Am besten schreibt ihr in den Betreff von der Mail auch noch irgendwie Gewinnspiel, Pokémon, Komplettbox oder irgendwie was in der Richtung. Teilnahmeschluss ist der 25. Februar 2026 und ausgelost wird nach dem Zufallsprinzip unter allen Teilnehmenden, die, ich sag mal, die meisten Antworten richtig haben. Ich formuliere das mal so, weil es sind 5 Fragen, aber falls alle Leute irgendwie eine Frage gar nicht beantworten können, was ich jetzt nicht glaube, aber kann ja immer was sein, und alle Leute irgendwie nur 4 Fragen richtig haben, warum auch immer, dann stackt sich das quasi im Verhältnis runter, insofern, dass dann unter den Leuten gelost wird, die dann nur 4 Fragen oder so in diesem Dunstkreis richtig haben. Also mitmachen lohnt sich, keine falsche Scheu, wenn ihr auch bei der ein oder anderen Frage nicht sicher seid. Vielleicht geht es anderen Leuten ganz genau gleich und dann wäre es eine verpasste Chance, wenn ihr nicht teilnehmt, nur weil ihr euch bei einer Frage nicht zu 100% sicher seid. Aber schauen wir uns doch mal die Fragen an, um die es geht. Ich denke, das sollten alle hinbekommen. Frage Nummer 1. In welchem fiktiven Fortbewegungsmittel befinden sich die Podcaster des Miauzgenau-Podcasts? Frage Nummer 2. Wie heißt das Podcast-Format, in dem ich meinen Durchlauf durch die Pokémon-Spiele nacherzähle? Frage Nummer 3. Wer hat typischerweise das letzte Wort in den Podcast-Folgen? Frage Nummer 4. Wer verweist im Podcast als Einspieler darauf, dass man Miauzgenau bei Patreon unterstützen kann? Und Frage Nummer 5. Mit welchem Punktesystem werden die Anime-Folgen von Pokémon oftmals im Podcast bewertet? Oh, Moment, was ist denn das? Eine Bonusfrage, wow. Wenn einer von den Gewinnenden, die gezogen werden, die folgende Bonusfrage beantwortet, dann gibt es zusätzlich zu der DVD oder Blu-ray-Box einen Umschlag mit Originalautogrammen von den Synchronsprechern. Michael Schwarzmeier, der Erzähler in den ersten Staffeln von Pokémon. Felix Meyer, die aktuelle amtierende Stimme von Ash Ketchum. Patricia Straßburger, die deutsche Stimme von Liko aus Pokémon Horizonte. Gerhard Aktun, unserer deutschen Stimme von Mauzi. Und Scarlett Lubowski, die deutsche Stimme von Jesse aus Team Rocket. Dieses Set mit Originalautogrammen von eben genau diesen Sprecherinnen und Sprechern gibt es automatisch für alle Gewinnenden, die folgende Bonusfrage auch noch zusätzlich beantwortet haben. Auf welchen Song ist die Miauzgenau-Intro-Melodie eine Anspielung? In allen Antworten bitte keine falsche Scheu. Also wenn ihr sagt, ach ja, das, ich komme gerade nicht auf den Titel, aber das war doch das und das und das und das, ne, oder so in der Richtung. Wenn für mich erkennbar ist, dass ihr wisst, worum es hier geht, dann akzeptiere ich diese Antwort als korrekt. Oh, und ganz wichtig, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Zusätzlich zu euren Antworten benötige ich die Information, ob ihr lieber eine DVD oder eine Blu-ray gewinnen möchtet. Ne, die Komplettbox der Filme, die liegt mir in beiden Fassungen vor. Für dieses Gewinnspiel 3-mal die Blu-ray-Fassung und 2-mal die DVD-Fassungen. Eure Wünsche werde ich nach Möglichkeit probieren, sinnvoll zu berücksichtigen. Aber entscheidend ist hier auch die Reihenfolge der Ziehung. Also wer zuerst gezogen wird, der bestimmt mit seinem Wunsch, was dann für die anderen übrig bleibt und so weiter. Ein weiterer kleiner, aber feiner Verweis bleibt mir außerdem noch, wenn ihr über Patreon den Miauzgenau-Podcast mit dem dritten Mitgliedschaftslevel unterstützt, also dem, wie hieß es, Gigapulver für Mauzi, dann seid ihr automatisch bei diesem Gewinnspiel dabei. Die Leute, die eben genau über dieses Level unterstützen, sind mit ihrem Namen automatisch im Topf und können, wenn sie das möchten, zusätzlich noch obendrein in diesem Gewinnspiel teilnehmen. Also, ne, Unterstützen des Podcasts kann dafür sorgen, dass, wenn man das möchte, mit seinem Namen 2-mal dabei ist. Und aus diesem Anlass verweise ich jetzt an der Stelle mal auf die neueste Miauzgenau Noisegate-Folge, in der ich eben auch erkläre, was es genau eigentlich damit auf sich hat. Fernab davon, dass ich ganz generell erkläre, wie der Podcast finanziell aufgestellt ist, und ich erkläre, wo Spenden, wenn sie ankommen, denn effektiv hingehen. Weitere allgemeine Gewinnspielbedingungen und Informationen findet ihr auf der Website. Schaut für Details gerne in dem Beitrag zu konkret diesem Gewinnspiel nach. Aber ja, so viel dazu. Ich hoffe, ich war einigermaßen stimmlich zu ertragen hier gerade. Ich bin allergiebedingt jetzt gerade ziemlich zu und würde mich darum verabschieden aus dieser Gewinnspielankündigung. Ich wünsche allen Teilnehmenden wirklich viel, viel, viel Glück. Ne, die Moviebox, die Komplettbox, die ist wirklich ein richtig tolles, cooles Produkt. Das macht auch wirklich im DVD-Regal ziemlich viel her. Ne, und auch wenn man so will, ist das ja auch durch das Miauzgenau-Logo das erste offizielle Miauzgenau-Merch? Fragezeichen. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Episode, ganz egal, ob das jetzt hier bei Miauzgenau im Hauptpodcast ist oder drüben bei Noisegate. Auf jeden Fall hoffentlich weniger allergisch und mit nasalem Unterton. Viel Glück beim Gewinnspiel, gehabt euch wohl und bis dann.